Tests von medizinisch geschultem Personal betreut werden müssen. Nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Spahn sollen die Tests für zu Hause in den nächsten Tagen unter anderem in Apotheken und bei Discountern erhältlich sein. Kritik an der verzögerten Einführung der kostenlosen Schnelltests wies Spahn zurück. Er muss gleich in der Regierungsbefragung im Bundestag Rede und Antwort stehen, auch zur Kritik am schleppenden Impfstart. München. Ministerpräsident Söder hat Reiseerwartungen für Ostern gedämpft. Söder sagte Bild Live, man habe in den vergangenen Wochen eine deutliche Verbesserung der Corona-Lage erlebt. Allerdings müsse man jetzt erst einmal die Mutationen abwarten. Deswegen rechnet der Ministerpräsident nicht mit schnellen Lockerungen für Urlaubsreisen in den Ferien. Söder betonte aber, dass er nicht so weit gehen wolle wie der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Dieser hatte gesagt, es werde in diesem Jahr auf keinen Fall Osterurlaub geben. Friedberg. Nach dem Corona-Ausbruch im örtlichen Krankenhaus macht die Taskforce des Landesamts für Gesundheit der Klinik schwere Vorwürfe. Ein interner Zwischenbericht, der dem BR exklusiv vorliegt, beschuldigt die Leitung, infizierte Patienten und Mitarbeiter nicht gesetzeskonform untersucht zu haben. Weil keine entsprechenden Aufzeichnungen gemacht wurden, sollte der Ansteckungsort nach Überzeugung der Prüfer bewusst verschleiert werden. Die Taskforce hatte den Umgang mit Personen untersucht, die sich im Krankenhaus infiziert haben. Der Bericht listet Hygienemängel im Friedberger Krankenhaus auf. 7 Menschen waren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Klinik selbst weist die Vorwürfe zurück. Zelle. Der mutmaßliche Deutschlandchef der Terrormiliz IS ist zu 10,5 Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Celle sprach Abu Wallah schuldig, Mitglied des sogenannten Islamischen Staates zu sein und diesen zu unterstützen. Aus Sicht der Richter haben der Hassprediger und sein Netzwerk junge Leute vor allem im Ruhrgebiet und in Niedersachsen radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt. 3 Mitangeklagte wurden zu Haftstrafen zwischen gut 4 und 8 Jahren verurteilt. Berlin. Den Wäldern in Deutschland geht es nach 3 Dürrejahren, Schädlingsbefall und Sturm so schlecht wie lange nicht. Nach Angaben von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner haben 4 von 5 Bäumen eine lichte Krone. Die Ministerin hat am Mittag den aktuellen Waldzustandsbericht vorgestellt. Demnach geht es bei den Laubbäumen, den Buchen, am schlechtesten. Bei den Nadelbäumen sind es die Fichten. 44% von ihnen haben deutlich sichtbare Schäden an den Kronen. Das größte Wiederaufforstungsprogramm der deutschen Geschichte soll dem Verfall laut Klöckner etwas entgegensetzen. Klöckner will Waldbesitzern und Forstwirten insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das Wetter in Bayern. Nach Nebelauflösung durchwegs sonnig, Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Die Nacht ist klar, später örtlich Nebel um 1 Grad. Die Aussichten morgen weiterhin sonnig bei 12 bis 20 Grad. Am Freitag unbeständiger, am Samstag wieder trocken und meist freundlich, aber kühler, 5 bis 12 Grad. Das waren die Nachrichten, es ist 13.04 Uhr. Die Verkehrsmeldungen, A3 Würzburg Richtung Nürnberg, zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld, abschnittsweise stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. A7 Würzburg Richtung Ulm in Höhe Langenau, ein Unfall. A92 München Richtung Deckendorf, zwischen Moosburg Nord und Landshut West, ein Unfall auf der rechten Spur. A93 Regensburg Richtung Holledau, zwischen Siegenburg und Elsendorf ein Unfall. Und A99 Westumfahrung München Richtung Nürnberg, zwischen Dreieck Allach und Ludwigsfeld ein Unfall auf der mittleren Spur. Es staut sich deshalb auch auf der Eschenrieder Spange. Soweit die Verkehrsübersicht. Bayern 2, Radiowelt. Unsere Mittagsausgabe, Matthias Denzer-Banotti, heißt Sie herzlich willkommen. Das erwartet Sie in der nächsten halben Stunde. Es ist genug Impfstoff da. Gesundheitsminister Jens Spahn nimmt jetzt die Länder in die Pflicht. Das ist tatsächlich vor allem jetzt eine Frage, dass wir Geschwindigkeit, mehr Tempo beim Impfen selbst brauchen. Die Länder haben uns Kapazitäten von bis zu 300.000 Impfungen am Tag gemeldet. Im Moment finden 140.000, 150.000 Impfungen am Tag statt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das jetzt auch deutlich hochgefahren wird. Aber es gibt Skepsis gegenüber einem Impfstoff und Verwirrung um die Impfreihenfolge. Wir sprechen mit dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission. Wir fragen, was beim Naturschutz in Bayern schiefläuft. Und wir würdigen Charles Darwin, genau 150 Jahre nach Veröffentlichung seiner Evolutionstheorie. Bayern 2 Radiowelt mit Matthias Denzer-Vanotti. Mitte Dezember standen sie bereit, die Impfzentren in Deutschland, an die 100 allein in Bayern, fast aus dem Boden gestampft. Eine bemerkenswerte logistische Leistung. Nur war bei weitem nicht genug Impfstoff da, um den Bedarf zu decken. Das Problem scheint sich zu lösen. Der Nachschub an Impfstoff läuft. Nur fehlt es jetzt da und dort an Impfwilligen und insbesondere der Impfstoff von AstraZeneca. Bleibt liegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat jetzt die Länder dringend ermahnt, ihr Impftempo zu erhöhen. Zugeschaltet ist der Ulmer Virologe Professor Thomas Mertens, zugleich Vorsitzender der Ständigen Impfkommission. Grüß Sie, Herr Mertens. Ja, grüß Sie. Warum stößt AstraZeneca auf so viel Skepsis? Also, das ist eine völlig irrationale und sinnlose Diskussion geworden. Der Impfstoff ist schlecht gestartet und dann gab es schlechte Publicity und jetzt haben wir den Effekt davon. In der Tat zeigen aber jetzt gerade die neuesten Studien aus Schottland an mit sehr vielen Menschen und weitere Studien aus England werden folgen, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist und sehr gut schwere Infektionen und Krankenhausaufnahmen verhindert kann. Und aus diesen neuen Zahlen kommt schon eine Wirksamkeit von etwa 85%, wenn man das mal so bezeichnen möchte, heraus. Mit anderen Worten, der Unterschied zwischen den Impfstoffen hinsichtlich der Wirksamkeit verflüchtigt sich und auch der Unterschied hinsichtlich der Verminderung der Virusausscheidung, wenn sich Geimpfte nochmals infizieren, ist nicht mehr gegeben nach der aktuellen Studienlage. Insofern ist es eigentlich unsinnig, dass dem AstraZeneca-Impfstoff so viel Skepsis entgegengebracht wird. Sie sagen schlechte Publicity. Sind da auch die Medien daran schuld? Ach Gott, ja, wie immer natürlich. Die Dinge werden dadurch verstärkt. Es werden mehr oder weniger wahre oder für wahr gehaltene Meldungen amplifiziert, also vermehrt. Und dadurch wird natürlich eine Welle ausgelöst und mit unterstützt. Aber ich muss auch sagen, dass die Zulassungsdaten des Impfstoffes etwas unglücklich präsentiert worden sind und die Zulassungsstudien nicht glücklich durchgeführt worden sind. Konkret bedeutet das, es gab zu viele Untergruppen in den Zulassungsunterlagen und die einzelnen Untergruppen waren dann auch statistisch nicht mehr signifikant und haben dann zu diesem berühmten Durchschnittswert geführt. Aber wenn man sich einzelne Untergruppen schon in der Zulassung angeschaut hätte, dann hätte man sehen können, dass zum Beispiel der AstraZeneca-Impfstoff auch sehr gut damals schon vor schwerer Erkrankung und Krankenhausaufnahme und Tod geschützt hat. Allerdings, wie gesagt, waren aufgrund der Anlage der Untersuchung die Zahlen relativ klein und statistisch insgesamt nicht signifikant. War es falsch, Herr Mertens, AstraZeneca nur für unter 65-Jährige zuzulassen? Nein, aus der damaligen Situation, und das hat sich eigentlich auch noch nicht wirklich geändert. Wir haben ja nie gesagt, die STIKO, dass der Impfstoff schlecht sei. Wir haben nur gesagt, dass nicht genügend Daten für diese Altersgruppe vorliegen, um den Impfstoff zu empfehlen. Das ist also aus heutiger Sicht genauso wenig falsch, wie das damals falsch war. Es ist kein Urteil über den Impfstoff, sondern es ist nur ein Urteil oder ein Mangel an verfügbaren Daten für diese Altersgruppe. Wenn einer von drei Impfstoffen nicht verfügbar ist für alle Gruppen, die jetzt prioritär geimpft werden sollen, kann man dann an der Impfreihenfolge überhaupt festhalten? Ja, ich sehe nicht, warum nicht. Ich meine, es gibt ja auch in den priorisierten Gruppen, also der vorerkrankten Menschen, der Menschen mit starker beruflicher Exposition, ausreichend jüngere Menschen. Also das ist jetzt eigentlich nicht das Problem. Das wird zwar vielfach jetzt gesagt, man müsste die Priorisierung ändern. Das mag man ja auch machen wollen. Aber wenn man als Argument diese Altersbeschränkung einführt, halte ich das für logisch nicht nachvollziehbar. Es gibt in den jetzt priorisierten Gruppen der STIKO ausreichend auch jüngere Menschen, die durchaus mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden könnten. Wo liegt dann das Problem? Warum bleibt AstraZeneca liegen? Aus den genannten Gründen. Das ist nicht sehr rational. Das ist sozusagen eine Folge einer schlechten Kommunikation, auch einer schlechten Übermittlung von Daten und einer schiefgelaufenen Diskussion. So würde ich das sehen. Nun sind ja, Herr Mertens, die Lehrkräfte in der Priorisierung ein bisschen nach vorne gerutscht. Sollte man da weitere Flexibilität walten lassen? Ja, also die Lehrkräfte sind nicht durch eine STIKO-Empfehlung gerutscht, sondern einige Lehrkräfte und Erzieherinnen sind aufgrund einer politischen Entscheidung gerutscht. Das ist was anderes. Natürlich kann man das alles flexibilisieren. Das führt aber im ungünstigsten Fall dazu, dass gerade die, die wir zunächst schützen wollten, und ich sage es nochmal, das sind nicht die, die sich infizieren können, sondern das sind vor allem die, die schwer erkranken nach Infektionen. Und dafür gibt es ja sehr gute Daten. Und das sind eben die Altersgruppen, die Bekannten, und das sind Menschen, die bestimmte Vorerkrankungen haben oder auch zum Beispiel die Trisomie 21. Wenn die Flexibilisierung dazu führt, dass diese Menschen jetzt nicht mehr ausreichend geimpft werden können, dann hielte ich das allerdings nicht nur für einen Fehler, sondern auch ethisch für äußerst bedenklich. Also Sie stimmen zu, wenn beispielsweise der Patientenschützer Eugen Brüsch sagt, Berufsgruppen rutschen weiter nach vorne und das wird Leben kosten. Es ist sehr hart formuliert. Ich würde sehr hoffen, dass das nicht der Fall ist, aber im Prinzip kann das im ungünstigsten Fall passieren. Jetzt neiden die Polizisten den Lehrkräften, dass sie früher geimpft werden. Bei dieser ganzen Unruhe wäre es dann nicht doch besser, sich an die einmal vorgegebene Impfreihenfolge zu halten? Also meines Erachtens auf jeden Fall. Ich meine, das habe ich ja nun sehr oft gesagt. Natürlich halte ich es eigentlich für schlecht, wenn man anfängt, eine eigentlich auf besten verfügbaren Daten doch mit viel Aufwand erstellte Impfreihenfolge jetzt aufgrund von irgendwelchen seitlichen Überlegungen zu ändern. Ich halte das für nicht gut, das ist ganz klar. Und die STIKO wird auch ihre Empfehlung nicht ändern, sondern die Empfehlung wird halt stehen bleiben. Und es ist aber auch so, das muss ich ganz klar betonen, dass die Politik das Recht hat, sich nicht an eine STIKO-Empfehlung zu halten. Die Impfstoffe und die Impfreihenfolge. Professor Thomas Mertens war das, der Vorsitzende der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Herr Mertens, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Das sind die Holidays, ein Duo aus Paris mit einem Chanson für den gepflegten Griesgram. Apropos Griesgram, lässt sich das gendern, die Griesgrämin? Wie dem auch sei, die Holidays mit Les Insatisfaits. Les Insatisfaits, nous sommes les jamais assez, nous sommes les tout de suite, nous sommes les laissés bien trop vite, nous sommes les vacances ratées, nous sommes les amours avortés, nous sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses, nous sommes la vodka et le gin, nous sommes les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, nous sommes des cons, mort-nés. Nous sommes des cons, Die Holidays mit Les Insatisfaits, die Unzufriedenen. Auch wenn Angela Merkel ihren Ruf als Klimakanzlerin längst verwirkt hat, legt die Bundesregierung Wert darauf, beim Umweltschutz vorne mit dabei zu sein. Die EU-Kommission sieht das anders. Sie hat vergangene Woche Klage erhoben gegen Deutschland beim Europäischen Gerichtshof. Der Grund? EU-Vereinbarungen von, man höre und staune, 1992 würden nicht oder nur unzureichend umgesetzt. Das gilt auch für Bayern, rufen Naturschützer vernehmlich. Die Klage war erstens angekündigt, zweitens zu erwarten und drittens überfällig, sagt Patrick Friedl, naturschutzpolitischer Sprecher der Landtagsgrünen. Seit 1992 gibt es die EU-Richtlinie zur Erhaltung natürlicher Lebensräume und zum Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen. Bund und Länder haben es bis jetzt aber versäumt, die Schutzgebiete vollumfänglich auszuweisen, kritisiert die EU. Und auch die geforderten sogenannten Managementpläne, also die notwendigen Maßnahmen für diese Gebiete, sollen nicht oder nicht korrekt erarbeitet worden sein. Patrick Friedl. Das heißt, es fehlt oft die genaue Angabe, wie viel von einer Tierart muss denn auf der Fläche sein, damit man das Erhaltungsziel erreicht hat. Und es fehlen ganz oft die Maßnahmen, also dass wirklich festgelegt wird, wer macht was, wer macht es wann, in welchem Umfang wird es gemacht, wie wird es finanziert, was ist für ein Zeitplan da. Und selbst wenn Managementpläne da seien, würde daraus nicht immer wirklich eine Naturschutzhandlung entstehen. Das bemängelt auch Andreas von Lindeiner vom Landesbund für Vogelschutz. Schutzgebiete haben ja normalerweise sehr individuelle Erhaltungsziele. Wenn ich mir die Isar anschaue, sind das bestimmte Fischarten oder auch Arten wie der Flussuferläufer, der Flussregenpfeifer, die nur dort ihren Lebensraum finden können. Und diese Verordnungen für die jeweiligen Schutzgebiete müssen natürlich diese jeweiligen Schutzziele adressieren und bestimmte ganz konkrete Geh- und Verbote formulieren. Wenn man sieht, wie jetzt gerade auch im vergangenen Jahr die Kiesbänke belagert worden sind, geradezu von Bootfahrern, von Wanderern, von Campern und so weiter, dann gehen dort einfach Brutplätze für solche sensiblen Arten wie den Flussuferläufer und den Flussregenpfeifer verloren. Hier müssten seiner Meinung nach Regelungen gefunden werden, um Schutzziele ganz konkret und messbar zu erreichen. Denn genau das kritisiere ja die EU. Vom bayerischen Umweltministerium heißt es, Bayern habe bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um der EU gerecht zu werden. 11% der Landesfläche seien bereits als Schutzgebiete ausgewiesen. Doch Umweltminister Glauber bestätigt, noch nicht am Ziel zu sein. Bei dem Thema Erhaltungsziele, da ist es natürlich so, dass man sukzessive nacharbeitet. Diese 11% Landesfläche sind ein enormer Raum, der da behandelt werden muss und peu à peu wird nachgearbeitet. Die Erstellung der FFH-Managementpläne mit den erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen wurde deutlich beschleunigt. Für knapp 85% der 674 bayerischen FFH-Gebiete wurden Erhaltungsmaßnahmen festgelegt. Der EU und den Naturschützern geht das aber zu langsam, vor allem auch, weil ausgewiesene Schutzflächen, wie zum Beispiel Wiesen, ohne direkten Plan mit entsprechenden Maßnahmen kontraproduktiv seien. Andreas von Lindeiner? Wenn man sich anschaut, wie diese wertvollen, artenreichen Wiesen jetzt dastehen, muss man feststellen, dass in einer doch sehr großen Stichprobe offensichtlich bis zu 90% dieses Lebensraumtyps in den Schutzgebieten nicht mehr vorhanden sind. Und das bemängele die EU zu Recht, denn jetzt könne nicht mehr festgestellt werden, ob sich die Gebiete verschlechtert haben oder eben nicht. Kommen Bund und Länder den Verpflichtungen aus der FFH-Richtlinie nicht nach, kommen, so der Grünen-Politiker Patrick Friedl, Strafzahlungen von bis zu 860.000 Euro am Tag auf Deutschland und somit auch auf Bayern zu. Bayern hat Nachbesserungsbedarf in Sachen Naturschutz. Gabriele Dunkel war das mit Reaktionen auf die Klage der EU beim Europäischen Gerichtshof. John Cougar Mellencamp jetzt mit der unverhohlenen Aufforderung Dance Naked. I want you to dance naked, so I can see you. I'd like to get to know you. You don't have to act naughty. Spin round and round. I want you to dance naked. I promise I won't touch you. I promise to tell no one. No. I want you to dance naked. Spin round. If you like, I'll join you. I want to enjoy your body. I want to hear your secrets. I want to know if you like me as much as I like you. I want you to dance naked, but only if you want to. Mellencamp. Heute vor 150 Jahren, am 24. Februar 1871, wurde das menschliche Verständnis von der Entstehung der Arten revolutioniert. Charles Darwin, anglikanischer Theologe und Forschungsreisender, brachte an diesem Tag sein zweites Buch heraus. Damit brachte er den christlichen Schöpfungsglauben zum Einsturz. Bayern 2, kurz erklärt. Licht wird auf den Ursprung der Menschheit und ihre Geschichte fallen. Das schreibt Charles Darwin auf den letzten Seiten seines Buchs über die Abstammung des Menschen. Und er hat recht damit, auch wenn das damals viele noch nicht glauben wollen. Darwin erklärt vor 150 Jahren zum ersten Mal, dass Menschen und Affen gemeinsame Vorfahren haben. Beide sind also Teil der Evolution. Nicht Adam und Eva sind Beginn der Menschheit, sondern Primaten in Afrika. Darwins Buch weckt großes Interesse. Drei Tage, nachdem es am 24. Februar 1871 erscheint, ist es ausverkauft. Und es wird laut darüber diskutiert. Viele Kollegen kritisieren Darwin für seine Theorie, in zeitgenössischen Karikaturen wird der Forscher als Affe dargestellt. Heute sind einige von Darwins Thesen widerlegt, zum Beispiel seine Einteilung der Menschen in verschiedene Rassen. Charles Darwin ist und bleibt aber der Vater der Evolutionstheorie. Darwins Buch hieß genau »Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl«. Ein Kernsatz darin lautete »Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist nur graduell«. Reden wir darüber mit einer Wissenschaftshistorikerin, der Professorin Julia Voss. Sie lehrt am Institut für Philosophie und Kunstwissenschaft an der Leuphana Universität Lüneburg. Grüß Sie, Frau Voss. Guten Tag, hallo. Sie haben Ihre Doktorarbeit über Charles Darwin geschrieben. Was hat Sie an ihm vor allem fasziniert? Also ich bin eigentlich von der Gegenwart in die Vergangenheit gekommen. Mich hat wahnsinnig interessiert, wie die Evolutionstheorie in Bildern dargestellt wird. Mir ist erst aufgefallen, dass ich als Kind die Evolutionstheorie zuerst durch Bilder kennengelernt habe. Und dann wollte ich irgendwann wissen, ab wann Bilder auch eine Rolle gespielt haben für Darwin in der Entwicklung der Evolutionstheorie. Und darum bin ich ins Archiv gefahren und habe mir seine Dokumente und Unterlagen angesehen und nachverfolgt, wie er seine Theorie entwickelt hat. Können Sie denn kurz erklären, was da Darwin darauf brachte, dass Mensch und Affe dieselben Vorfahren haben? Also tatsächlich, Mensch und Affe, glaube ich, kamen relativ zum Schluss bei ihm in die Forschung. Er ist ja 1831 bis 36 unterwegs gewesen auf Reisen, auf Weltumsegelung und hat während dieser Reise unheimlich viel Tiere und Pflanzen gesammelt. Und als er dann zurückkam und versucht hat, sich einen Reim auf die Dinge zu machen, die er da mitgebracht hat, da ist ihm tatsächlich ein Licht aufgegangen und er hat in sehr kurzer Zeit die Evolutionstheorie entwickelt. Hat Darwin denn den Menschen als Tier betrachtet oder hatte ihm dennoch eine besondere Stellung eingeräumt? Ich glaube, das würde ich umkehren. Er hat dem Tier eine besondere Stellung eingeräumt. Darwin ist ein unheimlich liebevoller und freundlicher Beobachter der Tierwelt. Und tatsächlich die Vergleiche, die er zwischen Mensch und Tier zieht, finden auch häufig zwischen Haustierhaltern und Haustieren statt bei ihm. Es gibt ganz viel Abhandlungen zum Beispiel über Hunde. Insofern, er hatte eine wahnsinnig positive Vorstellung vom Tier und das ist eigentlich das Verbindende gewesen zwischen Mensch und Tier für ihn. Aber er war sich als Theologe dann doch wohl bewusst, dass er sich im Gegensatz zur christlichen Schöpfungslehre stellt, oder? Ja, das war ihm bewusst und er hat da auch, ich glaube, da können wir viel von ihm lernen, hat da sehr darauf geachtet. Seine Frau war tief gläubig und darauf hat er immer Rücksicht genommen. Und tatsächlich hat er dem Glauben auch immer einen eigenen Platz eingeräumt, weil er gesagt hat, na ja, er kann sozusagen erklären, wie das Leben sich dann entwickelt hat, nachdem es begonnen hat. Aber wie es begonnen hat, kann er als Wissenschaftler nicht erklären. Und das war für ihn eigentlich der Ort des Glaubens. Er selber war nicht gläubig, aber sozusagen der Riss ging quer durch die Familie und er wollte eben nicht, dass es ein Riss ist. Insofern war er jemand, der sehr darauf Rücksicht genommen hat, welche Überzeugungen andere Menschen hatten und dass er deren Gefühle nicht verletzt. Aber trotzdem waren die Reaktionen im viktorianischen England damals relativ harsch. Es gab beides. Es gab natürlich heftige Angriffe, es gab auch heftige Verleumdungen. Auf der anderen Seite gab es auch viel Beifall und Zuspruch. Wir dürfen nicht vergessen, Darwin hat so ziemlich alle Auszeichnungen bekommen, die man bekommen konnte damals. Und am Ende ist er begraben worden in Westminster Abbey, also auch an einem herausragenden Ort, so wie auch Newton. Also insofern ist es nicht ganz schlecht für ihn gelaufen. Ist die Lehre Darwins gleich weltweit aufgenommen worden oder hat das Jahre gebraucht, bis das aus dem viktorianischen England rauskam? Das ging eigentlich sehr schnell und ich glaube, die Evolutionstheorie ist so eine großräumige Theorie, dass sie sich unheimlich schnell mit vielen anderen Gedanken verbindet. Das ist einerseits ihr Vorteil, weil sie damit sozusagen in jedes Land reisen kann, weil es immer irgendeine ähnliche Vorstellung gibt, an die es anknüpft und andererseits auch der Nachteil, weil natürlich die Evolutionstheorie auch als sozusagen als naturwissenschaftliche Theorie missbraucht worden ist, um allerlei zu rechtfertigen, von Kolonialismus bis Rassismus. Hat denn die Evolutionstheorie Darwins das Denken im ausgehenden 19., im beginnenden 20. Jahrhundert ganz nachhaltig verändert? Ja, das würde ich absolut sagen. Also ich glaube, dass jeder wusste, wenn eine neue Theorie formuliert wird, sei es in der Geschichte, sei es in den Naturwissenschaften, sei es in der Biologie, dass man sich immer fragen muss, in welchem Verhältnis steht diese neue Theorie zur Evolutionstheorie. Also die Evolutionstheorie ist eigentlich zur Grundlage für ganz viele andere Bereiche auch geworden. Und vielleicht muss man aber zur Verteidigung von Darwin sagen, dass der Sozialdarwinismus, die sich gerne auf ihn berufen, die Sozialdarwinisten, dass ausgerechnet der Sozialdarwinismus eigentlich am wenigsten mit ihm zu tun hat. Also wenn Darwin eines nicht war, dann war es Sozialdarwinist. War er Rassist? Nee, war er auch nicht. Also wenn wir uns fragen, ob Darwin eine biologische Theorie hatte für die Unterschiede zwischen Menschen, dann können wir das ganz klar verneinen. Darwin war der Ansicht, dass alle Menschen einen Ursprung haben und auch, dass alle Menschen einer Art angehören. Also insofern war er kein Rassist. Vor 150 Jahren hat Charles Darwin sein zweites Hauptwerk veröffentlicht, in dem er die Verwandtschaft des Menschen mit dem Affen begründet. Wissenschaftshistorische Einschätzungen dazu waren das von der Lüneburger Professorin Julia Voss. Frau Voss, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Mit diesem naturwissenschaftlichen Exkurs schließt die Radiowelt Mittagsausgabe mit Matthias Denzer-Banotti. Schön, dass Sie bei uns waren. Die Abendausgabe um 17 Uhr hier auf Bayern 2 bei Gabi Kauzmann geht es dann unter anderem um den Waldzustandsbericht und den Beginn von Desert Storm, Irakkrieg vor 30 Jahren. Ihnen einen schönen Nachmittag. Bayern 2, Regionalzeit. Da wohnt man in der schönsten Gegend der Welt, in der Alpenregion, und dann wollen andere auch was davon haben. Als Einheimischer ist das, was ich momentan erlebe, ein Albtraumwunder. Als Schlierseher muss ich sagen, würde ich mir wünschen, dass wir Ausgangssperre haben, dass die Leute in einem Landkreis bleiben. Na, ich glaube, die meisten haben vom Thema Ausgangssperre sicherlich genug. In der Regionalzeit schauen wir uns mal an, ob dieser Konflikt zwischen Städtern und Landbewohnern vielleicht doch zu lösen wäre. Auch im Vorfeld der nordischen Ski-WM in Oberstdorf gab es viel Ärger. Heute startet sie. Ich frage nachher mal nach, wie die Stimmung ist, so ohne Gäste. Und dann kümmern wir uns noch um die lieben Hunde, die sich viele jetzt neu angeschafft haben während der Pandemie. Die Vierbeiner möchten nämlich auch gut erzogen werden und das ist nicht immer so einfach. Die meisten Hundebesitzer kämpfen momentan damit, einfach bei ihrem Hund konsequent zu bleiben. Das ist eigentlich so die Hauptherausforderung, da jetzt dem Hund nicht nachzugeben. Die Tipps von der Hundeschule gibt es jetzt auch online, weil sich die Schulen ja noch im Lockdown befinden. Erst einmal beschäftigen wir uns aber in der Regionalzeit mit Vorwürfen, die jetzt eine Behörde des Freistaats gegen das Krankenhaus Friedberg richtet. Die Regionalzeit auf Bayern 2. Heute mit Susanne Franke. Sich im Krankenhaus mit Corona infizieren, das trifft nicht nur Ärzte und Pfleger, sondern auch Patienten. Im Krankenhaus Friedberg in Schwaben sind mindestens 7 Menschen gestorben, nachdem sie sich dort wohl um den Jahreswechsel herum angesteckt hatten. In der Klinik werden übrigens gar keine Corona-Patienten behandelt. Nun gibt's massive Vorwürfe gegen das Krankenhaus Friedberg, und zwar vom Landesamt für Gesundheit. Das hat mein Kollege Andreas Herz recherchiert. Andreas, was wird der Klinik denn genau vorgeworfen? Ja, es geht um Fälle, in denen sich Mitarbeiter und Patienten in der Klinik infiziert haben. Bei solchen Fällen, da läuten normal alle Alarmglocken, da so das Krankenhaus selbst eben zur Gefahrenzone wird, gerade in Corona-Zeiten. Die Taskforce, die jetzt den Fall in Friedberg untersucht, die schreibt nun, dass solche Fälle nicht den Gesetzen entsprechend untersucht wurden. Und schlimmer noch, offenbar wurde sogar bewusst weggeschaut. Man wollte augenscheinlich Belege für eine Corona-Infektion finden, die nicht auf die Klinik zurückzuführen waren, sagt die Taskforce. Nach Belegen für eine Infektion in der Klinik, da sei erst gar nicht gesucht worden. Und das ist natürlich fatal. Wenn sich mehr als 90 Menschen in dem Krankenhaus infiziert haben, dann liegt ja die Frage nahe nach der Hygiene. Was hat man denn in Sachen Hygiene getan im Krankenhaus Friedberg? Zu wenig, so das interne Schreiben der Taskforce. FFP2-Masken wurden falsch gelagert, Händedesinfektionsmittel wurde nicht eindeutig gekennzeichnet, Kot nicht ausreichend beseitigt, so heißt es in dem internen Schreiben. Zudem hätten Mitarbeiter in den Pausen keine Masken getragen und Schichtwechsel hätten in deutlich zu großen Gruppen stattgefunden. Andere interne Dokumente, die uns vorliegen, die zeigen zudem, dass erst am 12. Januar, also 2 Monate nach Beginn des Ausbruchs, eine schriftliche Dienstanweisung zum Umgang mit den Corona-Fällen am Friedberger Krankenhaus herausgegeben wurde. Und das Landesamt für Gesundheit kritisiert auch noch diese schriftliche Anweisung als sehr knapp gehalten. Was sagen denn die Verantwortlichen im Krankenhaus Friedberg und auch im Gesundheitsamt zu den Vorwürfen? Also die Leiterin des Gesundheitsamts sagt, dass die Maßnahmen der Klinik ausreichend und der Situation angemessen waren. Und auch der Austausch mit dem Klinikgeschäftsführer sei überzeugend gewesen. Es hätte einen Hygieneplan gegeben. Und das Krankenhaus erklärt, dass die so wichtige räumliche und personelle Trennung von infizierten Verdachtsfällen und Gesunden, dass die eben passiert sei. Das ziehen jedoch die Aussagen von Angehörigen in Zweifel. Zum Beispiel wird ein alter Mann zu einem schwer hustenden Patienten ins Zimmer gelegt, als der Ausbruch schon am Laufen war. Mein Vater ist ja da nachts eingeliefert worden, in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember. Und am 21. in der Früh dann, da rief er mich an und da habe ich schon gemerkt, dass er so ein bisschen aufgeregt war, weil er gesagt hat, er hat keine gute Nacht gehabt. Sag ich, was los? Er sagt, dass sein Zimmerkollege, dem geht's gar nicht gut und hat einen fürchterlichen Husten, sagt er, sowas habe ich noch gar nie gehört. Erst später wurde dann der Hustende positiv auf das Coronavirus getestet und inzwischen sind beide Männer tot. Also schon deshalb ist es wichtig, den Vorwürfen nachzugehen. Dankeschön an Andreas Herz für die ersten Informationen. Erste Reaktionen zur Aufarbeitung der Corona-Toten am Krankenhaus Friedberg hören Sie heute in der Radiowelt ab 17 Uhr hier in Bayern 2. Received an honest answer when a lie would do, and now all I do is sit in my darkened room and on occasion break my silence to howl at the moon, to curse every nerve and neuron in my brain that will won't stop the pain I'm feeling and let me stop thinking. I used to think Galileo would agree and that the world was round and you'd come round to me. But I have looked for you and you're nowhere in sight. The world must be flat, the Babylonians were right. And now all I do is sit in my darkened room and on occasion break my silence to howl at the moon, to curse every nerve and neuron in my brain that will stop the pain I'm feeling and let me stop thinking. Consider gravity. If I placed you on a pedestal, you'd slip and fall for me. But you floated on the air, far away at light speed. I guess some objects do defy the laws that we concede. And now all I do is sit in my darkened room and on occasion break my silence, howl at the moon to curse every nerve and neuron in my brain that will stop the pain I'm feeling. Let me stop thinking. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Stop thinking of you. Ende der 80er Jahre hat sie mehrere Hits nacheinander gelandet. Mittlerweile ist es ruhig geworden um Tracy Chapman. Das war ein Titel aus dem Jahr 2008, Thinking of You. Die Regionalzeit hören Sie in Bayern 2 mit Susanne Franke. Es ist das alte, leidige Thema. Die Städter fahren gerne mal am Wochenende raus aufs Land und genießen die frische Luft und den Freizeitspaß im Grünen. Und die Landbewohner sind genervt, wenn gerade am Wochenende die Massen von Städtern mit ihren Autos in die Idylle einbrechen. Im Alpenraum wird das Problem ganz besonders sichtbar und Anfang des Jahres hatte es dann ja seinen Höhepunkt erreicht. Die Aufregung am Spitzingsee und am Tegernsee war riesig. Der Landkreis Miesbach hat sich abgeschottet und Städter regelrecht ausgesperrt. Georg Beierle beleuchtet die Situation jetzt von beiden Seiten. Es ist ja auch eine wechselseitige Beziehung zwischen Stadt und Land, von der beide Seiten profitieren. Szenen wie auf einem Wimmelbild gab es am Spitzingsee, aber die Stimmung ist dabei hochgekocht. Als Einheimischer ist das, was ich momentan erlebe, ein absoluter Graus. Also ich gehe seit über 30 Jahren Skitouren, aber sowas, was ich aktuell erlebe, ist ein Albtraum. Und als Schlierseher muss ich sagen, würde ich mir wünschen, dass wir eine Ausgangssperre haben, dass die Leute in ihrem Landkreis bleiben. Und diese Stimmung haben die Ausflügler zu spüren bekommen. Also wir werden regelmäßig ungut angesprochen, dass wir doch in München bleiben sollen und dass man die Autobahn sperren sollte für die Münchner. Es ist wirklich ungut gerade und es wird sehr pauschalisiert. Also es wird gesagt, die Münchner oder die anderen, und ich verstehe das nicht. Wir sind das ganze Jahr über in Bergen. Schon im Sommer hatte es etwa am Walchensee ähnliche Zusammenstöße von Einheimischen und Stauderern gegeben. Viele der gescholtenen Münchner halten dagegen. Es ist ja hier jetzt nicht mehr los, wie wenn ein Skibetrieb wäre. Es ist ja nur einfach so, dass halt weniger Leute jetzt dran verdienen. Die Parkplätze da unten, die verdienen natürlich prächtig. Und viele Miesbacher, Inzeller, wo immer, Weilheimer, die jetzt so viel schimpfen, und Rosenheimer, pendeln jeden Tag nach München. Immer wenn ich rausfahre, sehe ich die. Ein Blick auf die Zahlen. Rund 300.000 Menschen pendeln täglich in den Großraum München ein. Das macht rund 65 Millionen Fahrten im Jahr. Umgekehrt unternehmen die Münchner rund 13 Millionen Tagesausflüge ins südliche Alpenvorland. Allein im Landkreis Miesbach geben sie dabei rund 175 Millionen Euro aus. Die Zahlen zeigen, wie groß die Aufgaben für die Verkehrspolitik, den Klimaschutz und die traditionellen Lebensverhältnisse in der Stadt wie auf dem Land sind. Von der aufgeheizten Lage wurde der für Tourismus zuständige Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger überrascht. Wie in allen Bereichen sehen wir, dass uns natürlich Corona am linken Fuß erwischt und überrollt hat und wir auf die Schnelle gar nicht so schnell nachsteuern konnten, als sich die Situation entwickelt hat und dass jetzt der Großteil der Bürger eben zu Hause Urlaub macht, die früher ins Flugzeug und auswärts sich vergnügt hätten. Das ist natürlich eine neue Herausforderung. Dabei hatten sich die Probleme durch den Freizeitboom in die Natur schon seit Jahren angebahnt. Der Lockdown hat sie zum Ausbruch gebracht. Dabei steht der in Bayern verfassungsrechtlich garantierte Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur nicht in Frage. Und die Landbevölkerung lebt umgekehrt vom Arbeits- und Einkaufsraum München oder nutzt in der Freizeit Kultur- und Sportveranstaltungen. Während nun Landrat und Bürgermeister im Kreis Miesbach schweigen, bemüht sich der Tourismuschef der Alpenregion Tegernsee-Schliersee, Harald Meiner, um Ausgleich. Also von Krieg ist keine Rede. Also das war so eine richtige Kommunikations- das war von den Medien völlig falsch aufbereitet. Von einem Krieg ist nicht zu sprechen. Also grundsätzlich sind die Münchner bei uns alle herzlich willkommen. Das muss man schon mal klar und deutlich sagen. Jahrelang angestaute Probleme müssen dabei aber gelöst werden. Es geht um den seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten verschlafenen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und darum, Besucher vor allem an Spitzentagen besser zu lenken und zu verteilen. Jetzt starten erste Modellprojekte zur digitalen Besucherlenkung. Es ist höchste Zeit, denn der Trend raus in die Bergnatur wird sich fortsetzen. Da könnte man ja direkt von guten Seiten der Corona-Pandemie sprechen, wenn da jetzt was in Bewegung kommt. Georg Bayerle über die zwei Seiten des Alpentourismus. Und das ist übrigens heute auch Thema in Kontrovers um 21.15 Uhr im BR-Fernsehen und in der Kontrovers-Story heute Abend im Netz in BR24. Bayern 2. Heimat weltweit. Zum dritten Mal wird die nordische Ski-WM in Oberstdorf ausgetragen. Tausende Besucher und Zuschauer wären eigentlich in den Stadien gewesen, aber geht ja leider alles nicht. Stattdessen wartet auf die 4.500 Sportler und ihre Begleiter, die angereist sind, ein umfangreiches Test- und Hygienekonzept. Na, zumindest sportlich gesehen soll die WM ein tolles Ereignis werden. Eine Zeit lang sah es ja in Oberstdorf sogar so aus, als würde die nordische Ski-WM gar nicht stattfinden. Einige Allgäuer hatten sich kritisch zu dem Event geäußert und es gab sogar Forderungen, die WM abzusagen. Wie ist es denn jetzt? Freuen sich die Oberstdorfer auf die Ski-WM, die heute startet, Katharina Reichert? Also ich habe das Gefühl, dass die Stimmung nach wie vor zweigeteilt ist. Die einen, die es immer noch nicht nachvollziehen können, warum ihre Läden oder Restaurants zubleiben müssen, aber Leute aus der ganzen Welt nach Oberstdorf kommen dürfen. Sie befürchten, dass Corona so im Ort wieder schlimmer wird und die Geschäfte eben noch länger zubleiben müssen. Vielleicht sogar das Sommergeschäft mit den Touristen gefährdet wird. Und dann sind da die anderen, die auf das ja wirklich strikte Hygienekonzept mit vielen, vielen Tests vertrauen und sich einfach über die Wettkämpfe freuen. Selbst wenn sie das, was wenige hundert Meter vor ihrer Haustüre passiert, im Fernseher anschauen müssen. Aber wenn ich es richtig rausgehört habe, ist die allgemeine Devise halt jetzt Augen zu und durch, weil es hilft ja eh nichts anderes mehr. Ja, wie sieht's denn überhaupt mit dem Schnee aus? Reicht der überhaupt aus für die Wettbewerbe? Viele sind ja schon in heller Vorfreude auf den Frühling, weil es so warm ist. Ja, tatsächlich, es gibt schon erste Auswirkungen. Die Langlaufwettbewerbe wurden auf den Vormittag verlegt. Die Sportler sollen so in der Loipe einfach bessere Bedingungen vorfinden als am Nachmittag, wo sie ursprünglich geplant waren. Dann wäre durch die Temperaturen der Schnee schon einfach weich oder vielleicht sogar sulzig. Über die Schneemenge aber braucht man sich keine Sorgen machen. Oberstdorf hat genügend künstlichen Schnee produziert und der ist auch haltbarer als natürlicher Schnee. Und im Skisprungstadion, naja, da macht der Schattenberg seinem Namen eben alle Ehre. Es kommt kaum Sonne auf die präparierten Schanzen. Außerdem gibt es dort ein Kühlsystem, sodass die Anlaufspur für die Skispringer durchgängig vereist ist. Die Skispringerinnen haben die WM-Schanze bei ihrem ersten Training gestern schon getestet und haben gemeint, sie sei perfekt hergerichtet. Das sagen sie zumindest in einem Instagram-Post. Generell aber natürlich wäre es fürs Bild einfach hübsch, wenn die Landschaft rund um die Stadien zumindest etwas angezuckert wäre. Aber vielleicht kommt das ja noch. Am Wochenende soll es ja wieder kühler werden. Ja, dann schauen wir mal. Was steht denn heute zum Start der nordischen Ski-WM in Oberstdorf noch auf dem Programm? Also die Qualifikation der Langläufer hat ja wetterbedingt schon stattgefunden. Und heute Abend sind laut offiziellem Plan noch die Skispringerinnen mit ihrer Qualifikation an der Reihe. Anschließend findet ab 20 Uhr die Eröffnungsfeier statt. Nach dem Einzug der Nationen soll es rund um das Skisprungstadion eine Licht- und Lasershow geben. Und wir vom Bayerischen Rundfunk übertragen die Eröffnungsfeier im Internet live auf br24.de. Ja, da können dann alle dabei sein. Dankeschön, Katharina Reichert, für das aktuelle Stimmungsbild aus Oberstdorf. Musik mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei. Mach dich frei, Mann. Und fühl dich einmal frei dabei. Mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei. Mach dich frei, Mann. Jeder, wirklich jeder kann dabei sein. Mach dich einfach locker. Sei einfach, wer du bist. Nimm den Tag, nimm die Nacht. Nimm das Leben, wie es ist. Bewege deinen Körper. Gib ihm, was er braucht. Man sieht Fische im Wasser. Erst wenn man untertaucht. Mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei. Mach dich frei, Mann. Fühl dich einmal frei dabei, come on, come on. Mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei, come on, come on. Mach dich frei, Mann. Jeder, wirklich jeder kann dabei sein. Mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei, come on, come on. Mach dich frei, Mann. Fühl dich einmal frei dabei, Mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei, come on, come on. Mach dich frei, Mann. Einfach locker, lass dich einfach treiben, bring die Seele in die Sonne. Und wenn du willst, dann mach dich einfach locker, lass dich einfach treiben, bring die Seele in die Sonne. Und wenn du willst, dann schrei, reck die Hände in den Himmel. Die Wolken ziehen vorbei, es ist alles nur für die da. Mach dich frei, come on, come on. Mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei. Come on, come on. Mach dich frei, Mann. Fühl dich einmal frei dabei. Come on, come on. Mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei. Come on, come on. Mach dich frei, Mann. Jeder wirklich, jeder kann dabei sein. Come on, come on. Mach dich frei, Mann. Come on, come on. Mach dich frei, Mann. Fühl dich einmal frei dabei, come on, come on. Mach dich frei, Mann. Sei mittendrin, statt immer nur dabei, come on, come on. Mach dich frei, Mann. Lulli-lulli-lulli-lulli, come on, come on. Mach dich frei, Mann. Schluss mit dir, come on, come on. Schinderhannes aus Regensburg und Mach die frei. Das Motto nicht nur heute in der Regionalzeit in Bayern 2. Ja, aber leider sind vielen in der Corona-Pandemie die Hände gebunden. Große Zusammenkünfte sind nicht erlaubt und Museen und Ausstellungen haben zu. Kirche will ja eigentlich Gemeinschaft schaffen und auch Gestrandete aufnehmen. Künstlerinnen und Künstler wollen sich ausdrücken und das über ihre Kunst mitteilen. Corona bringt nun beide Seiten zusammen. Einige Kirchen in Niederbayern machen ihre Türen auf und geben der Kunst Raum. Das zieht die Menschen nicht nur zur Kunst, sondern auch in die Kirche. Künstler Herbert Muckenschnabel werkelt in seinem Atelier im Bayerischen Wald. In Corona-Zeiten hadert er damit, dass er seine Kunst nicht ausstellen kann. Dass einem abdruckt und sagt, mein Gott, die Kunst ist zurzeit nicht gefragt. Man hat keine Reflexion von außen her. Das, was ein Künstler eigentlich schon im Prinzip braucht, da hat man manchmal zu knappern dran. Das kann man einmal für eine kurze Zeit durchaus so hinnehmen, ohne dass es große Auswirkungen hat. Wenn es aber zu lange dauert, dann sagt man sich schon, mein Gott, immer nur für sich dahin arbeiten, ohne dass man einen Zuspruch von außen hat, das kann es auf Dauer natürlich auch nicht sein. Den Austausch mit Kunstbegeisterten, den bekommt Muckenschnabel jetzt. Denn seine Kunst wird in einer Kirche ausgestellt. Religiöse Werke, die die Passion Christi zeigen, passend zur Fastenzeit. Da ist natürlich jetzt die Möglichkeit, in der Kirche auszustellen. Das ist schon eine Chance. Eine Chance, wieder in Gang zu kommen. Muckenschnabel packt seine Kunstwerke zusammen. Schwarze Ölbilder von Jesus oder Judas auf schweren Sackleinen. Der Künstler hängt die Werke in der St. Michaelskirche in Plattling auf. Also ich bin sehr zufrieden. Man kann ja da herin fast nichts falsch machen. Weil die Voraussetzungen in der Kirche, die sind also sowas von toll. Also wie wenn die Kirche dafür geschaffen worden war. Kunst und Kirche, das gehört auch für Pfarrer Josef Geismar im Plattling zusammen. Kunst kann für ihn in der Krise helfen. Ich würde mich freuen, wenn sich öfter solche Möglichkeiten bieten, dass Kirche und Kunst, Gläubige und Kunst miteinander in Austausch kommen, in Dialog kommen. Das, glaube ich, ist für beide Seiten eine große Bereicherung, nicht nur in Corona-Zeiten, aber gerade jetzt. Jeder kann die Kunst in der Kirche genießen, auch außerhalb von Gottesdiensten. Für die Werke von Künstler Muckenschnabel gibt es in diesen Zeiten auch extra Meditationen mit geistlichen Worten und Orgelmelodien. Bei den Besuchern kommt das an. Ich finde das sehr wunderbar. Man kommt ein bisschen zur Besinnung und zur Ruhe und zur Stille. Und man kann einmal die Bilder auf sich wirken lassen. Ein ganz großer Höhepunkt, nachdem so eine lange Durststrecke jetzt war in der Kultur. Und da kommt man rein und hat dann auch noch geistig den Hintergrund dazu. Also es ist sehr schön, erstens Kunst zu sehen und auch wieder Musik, eben die Orgel zu hören. Von daher ist es ein ganz tolles Erlebnis und ich bin froh, dass es das gibt hier. Auch Künstler Herbert Muckenschnabel ist glücklich. Ja, da fühlt man sich natürlich schon irgendwie gut. Und mich freut es natürlich, dass die Menschen daran teilnehmen und dass vor allem genau das, was ich damit ausdrücken wollte und was ich erreichen wollte, dass das auch wirklich eintritt. Dass die Leute sagen, ja, da will ich mich auseinandersetzen damit. Dass sie das berührt. Die Bilder sollen ja berühren. Und sie berühren, besonders in der Krise. Sarah Biham über Kunst in der Kirche und auch die St. Martinskirche in Deggendorf hat Kunst zu bieten. Einen Kreuzweg mit Bildern, die von Künstlern gestaltet wurden. Die sind jetzt in der Fastenzeit rund um die Kirche zu sehen, ausgestellt in Schaufenstern. Bayern 2 Regionalzeit. Wir senden, was Sie bewegt. Wer schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, sich einen Hund zuzulegen, dem hat ja vielleicht die Corona-Pandemie den letzten Anstoß dazu gegeben und jetzt ist der Hund im Haus oder in der Wohnung. Ja, süß sind sie, die Welpen, und so jung, da brauchen sie von Anfang an nicht nur viel Zuneigung, sondern auch klare Ansagen. Auch das muss sich erst mal einspielen. So manches neue Herrchen oder Frauchen muss vielleicht noch ein bisschen Hundeerziehung lernen. Also ab in die Hundeschule. Diese Schulen sind zwar jetzt im Lockdown geschlossen, aber viele bieten Homeschooling an, so wie die Schule mit dem Namen Die Lernenden Pfoten in Regensburg. Maike Vöckersberger über Online-Kurse für Hunde, Frauchen und Herrchen. Also unser Plan heute ist, dass der Kapper lernt zu warten. Das heißt, er soll auf seine Decke gehen, warten, bis der Besuch drin ist und dann darf er nachher auch den Besuch begrüßen. Auf dem Bildschirm erklärt die Hundetrainerin Sonja Mittermeier die heutigen Übungen. Davor tollt Kapper. Der kleine Gebirgsschweißhund ist 4 Monate alt. Er soll einmal ein großer Rettungshund werden. Sein Frauchen Anna Köck trainiert deshalb gemeinsam mit der Hundetrainerin jede Woche einmal. Wegen Corona online. Die Hundeschule ist im eigenen Wohnzimmer. Also ich sitze vorm Bildschirm, sehe die Hunde per Video, erkläre dann praktisch dem Menschen, was er tun soll. In einem Welpenkurs werden natürlich die ganzen Basics gelernt, wie Sitz, Platz, Rückrufkommando. Kappa ist einer der intensiveren Schüler. Er braucht viel Aufmerksamkeit. Besitzerin Anna Köck muss oft mit ihm trainieren. Sie hat sich Kappa im ersten Corona-Lockdown geholt. Damit ist sie nicht alleine. Die Online-Hundeschule Die Lernenden Pfoten in Regensburg hat seit Corona einen richtigen Boom an neuen Schülern. Für Anna Köck ist der Lockdown genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Wir wollten Rettungshundearbeit machen. Wir haben schon einen Hund und haben uns dazu entschieden, einen zweiten zu holen, mit dem wir dann trailen wollen und die Rettungshundearbeit eben zu unterstützen. Und die Züchterin hatte eben nur zu Corona den Wurf. Wir haben dann noch überlegt, ob das jetzt kontraproduktiv ist, haben aber dann gesagt, nee, es ist eigentlich die richtige Zeit, jetzt einen Hund zu holen, weil man viel mehr Zeit hat, ihn zu sozialisieren und die Bindung aufzubauen. Papa. Klingeln! Bitte? Ein Online-Training kann bis zu einer Stunde dauern. Besitzerin Anna zu gehorchen und sich nicht vom Klingeln ablenken zu lassen, ist für den jungen Gebirgsschweißhund heute die größte Herausforderung. Das Praktische am Online-Unterricht ist, dass die Trainerin bei jeder Situation dabei sein kann. Wenn man mal sämtliche Internetprobleme geklärt hat und weiß, wo der Laptop zu stehen hat, ist eigentlich eine tolle Sache, weil der Trainer direkt im privaten Umfeld ist. Der Hund auch wirklich auf die Bezugsperson hören muss und nicht auf den Trainer, weil der ja nicht mit dem Raum ist. Und man kann tatsächlich die Alltagssachen, wie zum Beispiel auf der Couch ist er unruhig, dann sitzt man halt mal abends auf der Couch und macht abends noch eine Einzelstunde mit der Trainerin. So viel Zeit, wie Mensch und Tier im Lockdown gemeinsam verbringen, entspricht natürlich nicht der Norm. Erst recht nicht, wenn man es mit dem normalen Berufsalltag vergleicht. Die meisten Hundebesitzer kämpfen momentan damit, einfach bei ihrem Hund konsequent zu bleiben. Sie sind viel daheim, sie sind im Homeoffice, der Hund ist den ganzen Tag da. Da ist es natürlich schwerer, ihm einen Wunsch abzuschlagen. Ansonsten, wenn man in der Arbeit ist, 8 Stunden unterwegs ist, kommt nach Hause, das Ganze passiert nur 2-3 Stunden. Das ist eigentlich so die Hauptherausforderung, da jetzt dem Hund nicht nachzugeben. Die Stunde für heute ist zu Ende. Jetzt. Super, lob ihn, schnapp den Spielzeug und belohne ihn nochmal. Kappa darf jetzt fressen und sich genüsslich in sein Körbchen legen. Die nächste Trainingsstunde steht allerdings schon in ein paar Tagen wieder auf dem Terminkalender. Dranbleiben und immer wieder üben ist das Motto. Bayern 2. Gutes Beispiel. Der Wettbewerb. Hallo, ich bin Ulrich Mahli, langjähriger Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und ich freue mich, in der Jury beim Wettbewerb Gutes Beispiel mitmachen zu dürfen. Wir suchen Losleger, Mutmacher und Weltveränderer. Jurymitglied Sarah Nuru. Gerade in den Zeiten, wo unsere Gesellschaft sich immer weiter spaltet, ist es wichtig, auch Mut zu machen und zu zeigen, es gibt diese guten Menschen. Werden Sie unser gutes Beispiel 2021. Schicken Sie uns Ihr Projekt für eine bessere Gesellschaft. Ich freue mich auf viele tolle Bewerbungen. Mitmachen bis zum 22. März. Wir sind alle Ohren, die in Ohrrichtung arbeiten. Alle Infos unter bayern2.de. Das war der Regionalzeit mit Susanne Franke. Ja, und jetzt kommt gleich Breitengrad mit Dagmar Golle. Ihr schaut heute nach New York, gell? So sieht's aus, denn New York wurde ja von der Corona-Krise besonders schwer getroffen und es betrifft natürlich auch die Wirtschaft. Viele Existenzen wurden zerstört. Doch die Stadt ist dabei, wieder aufzuerstehen. Und wie kreativ die New Yorker Bevölkerung dabei vorgeht, was sie sich einfallen lässt, dazu mehr gleich nach den 14 Uhr Nachrichten hier im Breitengrad. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Carsten Fabian. Die Übersicht. Spahn sieht Selbsttests als Mittel für mehr Freiheit in Corona-Krise. AstraZeneca räumt Produktionsengpässe bei Impfstoff ein. Hamburger Zoll meldet größten Kokainfund Europas. Das Wetter sonnig bei 13 bis 20 Grad. Berlin. Gesundheitsminister Spahn sieht die neu zugelassenen Corona-Selbsttests als Mittel für mehr Sicherheit und mehr Freiheiten in der Pandemie. Jeden Tag gäbe es mehr Möglichkeiten, ein Stück Normalität zurückzugewinnen, erklärte Spahn in einer Regierungsbefragung im Bundestag. Die Selbsttests könnten Sicherheit geben in einer konkreten Situation wie etwa einem Theaterbesuch, bei dem sich jeder und jede im Publikum vorher teste. Spahn räumte ein, dass die Selbsttests nicht gleich heute Nachmittag überall verfügbar sind. Er sei aber zuversichtlich, dass es Woche um Woche mehr Tests geben werde. Eine Kostenübernahme des Bundes auch für Selbsttests machte der Gesundheitsminister von deren Preis abhängig. Erst müsse man sehen, was die nun zugelassenen Produkte kosten würden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hatte eine Genehmigung für 3 Tests erteilt. Um eine Infektion nachzuweisen, muss man einen Abstrich im vorderen Nasenbereich machen. London. Der britisch-schwedische Impfstoffhersteller AstraZeneca hat erneut Probleme bei der Produktion seines Corona-Impfstoffs in der EU eingeräumt. Ein Unternehmenssprecher erklärte, AstraZeneca könne im zweiten Quartal nur die Hälfte der für die Europäische Union vorgesehenen 180 Millionen Impfdosen innerhalb der EU produzieren. Seine Lieferzusagen will der Hersteller aber einhalten. Ein Sprecher sagte, man werde die fehlenden Dosen von Produktionsstandorten außerhalb der EU organisieren. Auch die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben die Zusage, dass die vereinbarte Menge im zweiten Quartal geliefert wird. Berlin. Die Bundesregierung will mehr Dokumente zu Ausländern zentral speichern. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Innenminister Herrmann hat das Kabinett beschlossen. Demnach sollen Bund, Länder und Kommunen künftig über das Ausländerzentralregister Zugriff auf alle relevanten Unterlagen bekommen. Dazu gehören zum Beispiel Asylbescheide und eingescannte Ausweise von in Deutschland lebenden Ausländern. Für sie hätte das den Vorteil, dass sie die gleichen Angaben bei den verschiedenen Behörden nicht immer wieder neu machen müssten. Kritiker halten es allerdings für fraglich, ob diese neuerliche Form des Registers tatsächlich den gewünschten Effekt hätte. Wiesbaden. Mehr als ein Drittel aller bildenden Künstler hat im Jahr 2019 in Deutschland monatlich weniger als 1.100 Euro netto verdient. Wie aus einem Bericht des Statistischen Bundesamts hervorgeht, verfügen lediglich 26% der erwachsenen Künstler über mehr als 2.000 Euro netto pro Monat. Insgesamt arbeiteten im Jahr 2019 rund 125.000 Menschen in einem Beruf der bildenden Kunst. Mehr als 2/3 aller Erwerbstätigen in der bildenden Kunst waren demnach selbstständig. Hamburg. Zollfahndern ist ein Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel gelungen. Wie die zuständige Zollbehörde mitteilte, wurden 16 Tonnen Kokain in Containern aus Paraguay gefunden. Demnach handelt es sich um die größte Menge, die je in Europa entdeckt wurde. Die Zollfahnder beziffern den Gesamtwert des Rauschgifts im Straßenverkauf auf mehrere Milliarden Euro. Tatverdächtiger ist ein 28-jähriger Niederländer. Er wurde am Vormittag festgenommen. Das Wetter in Bayern. Nach Nebelauflösung durchwegs sonnig, Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Die Nacht ist klar, später örtlich Nebel um 1 Grad. Die Aussichten morgen weiterhin sonnig bei 12 bis 20 Grad. Am Freitag unbeständiger, am Samstag wieder trocken und meist freundlich, aber kühler. 5 bis 12 Grad. Das waren die Nachrichten, es ist 14.04 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Geiselwind und Schlüsselfeld ist wegen Bergungsarbeiten nur eine Spur frei. A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen Weidhaus und Pleistein Stau. A7 Füssen Richtung Ulm zwischen dem Grenztunnel Füssen und Füssen Stau. A8 München Richtung Salzburg zwischen Bad Reichenhall und Schwarzbach Stau. A92 München Richtung Deckendorf zwischen Moosburg Nord und Landshut West 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. B15 Saalhaupt Richtung Neufahrn in Niederbayern zwischen Schierling Süd und Neufahrn ein Unfall. Soweit die Verkehrsübersicht. Bayern 2 Breitengrad. Und dazu begrüßt Sie heute Dagmar Golle. Wir schauen nach New York. New York City wurde von der Corona-Krise massiv gebeutelt und das auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Doch die New Yorker lassen sich nicht unterkriegen und beweisen einen starken Zusammenhalt. Reportagen und Musik aus aller Welt. Im Breitengrad auf Bayern 2. Ja, auch die Live-Musik ist in New York wie fast überall verstummt. Wir haben Musikerinnen und Musiker, beziehungsweise wie haben sie in New York die Zeit im Lockdown verbracht? Und mit welchen Alternativen schlagen sie sich durch, um finanziell zu überleben? Der Bluesmusiker Eric Bibb zum Beispiel gibt Gitarrenunterricht. Hier ist er mit dem Song Dream Catchers. We're the Dream Catchers. The next wave. Lord, keep us strong. Make us brave. Long time ago, elders lit the fire, sending up the sparks high and high. Dream catches, let our dream come true. Let our dream come true. When the dream catches me and you. King on the mountain. Oh Lord, the people joining hands. Singing freedom now. I'm a man. We've been marching, Lord. Taking the truth to the streets. Standing our ground, not giving up our seats. No, no, no. Dream catches, let our dreams come true. When the dream catches, oh, yeah. Me and you. Marching from Selma, blisters on our feet. Surrounded by hatred. Alabama, Alabama, keep on marching. We're coming for now. Ain't nobody gonna turn us around. No, no, no. We're the dream catchers. The next wave. Lord, keep us strong. Make us brave. Long time ago, yeah. Elders lit the fire. Sending up those sparks. Oh, Lord. Oh, higher and higher. Dream catches. Dream catches, yeah. Let our dream come through. Lord, keep us strong. Auf vielen internationalen Blues-Festivals ist Eric Bibb bereits aufgetreten. Mit vielen Koryphäen stand er auf der Bühne, darunter Taj Mahal, Cap Moe, Bonnie Raitt, Robert Cray und um nur einige zu nennen. Zusammen mit Habib Kouaté aus Mali war er auch zu Gast beim Nürnberger Bardentreffen. Wenn man allerdings auf der Homepage von Eric Bibb nach Konzertterminen sucht, da sieht es leer aus. Bis auf ein einziges Konzert, das im Mai in Frankreich stattfinden soll. Hoffen wir es. Zuletzt hat der New Yorker Eric Bibb in den sozialen Netzwerken Werbung für Online-Gitarrenunterricht gemacht, mit dem, wie er humorvoll schreibt, geduldigsten, nettesten und inspirierendsten Lehrer, den sich Schüler wünschen können. 40 Minuten Gitarrenunterricht kosten bei ihm umgerechnet 100 Euro. Ja, hoffen wir, dass er sein Geld bald wieder auf großen Bühnen verdienen kann. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 1. März 2020, wurde in New York City der erste offizielle Corona-Fall bestätigt. Keine Stadt in den USA wurde so hart von Corona getroffen wie New York, was sich auch in den Zahlen widerspiegelt. Rund 680.000 New Yorker haben sich seit Ausbruch infiziert, mehr als 28.000 davon starben an oder mit Covid. Doch das Rad in Big Apple dreht sich weiter. New York bleibt immer New York. Die Stadt passt sich an wie ihre widerstandsfähigen Bewohner. Und viele nehmen die Krise nun als Chance wahr. Denn es ist nicht die erste Krise, die die Stadt durchlebt. Antje Passenheim zeigt starke New Yorker, die ihrer Stadt mit Mut, Kreativität und Zusammenhalt dabei helfen, sich neu zu erfinden. I can't imagine New York City is going to die. I've seen New York have its crisis and come back and have another crisis and come back and then I'm sure it's going to come back after this as well. Ich habe erlebt, wie New York eine Krise hatte, zurückgekommen ist, wieder eine Krise hatte, wieder zurückgekommen ist. Ich bin sicher, auch diesmal steht es wieder auf. I'm sure it's going to come back. Shelby Visi tritt auf die Bremse. Die junge Frau in ihrem Van ist auf Schatzsuche in Manhattan. Schätze, das sind für sie die Ausgesetzten. Oh, oh, there's actually a little. Oh my gosh, okay, we're here. We gotta go get that. Tische, Lampen, Regale, Möbel aus einem anderen Leben, die die Menschen auf der Flucht zurückgelassen haben. Auf der Flucht aus der Stadt, die nicht mehr ihre Stadt ist, seit Corona sie im Griff hat. Ein Leder-Zweisitzer auf dem Bürgersteig vor einem Apartmenthaus. Was dort steht, darf mitgenommen werden, zur Freude von Shelby. Which is necessary for me. Wenige Minuten später ist es in ihrem Van. Die 30-Jährige war vor der Pandemie Nachhaltigkeitsberaterin für Hotels. Dann brach alles zusammen. Die Häuser machten zu, Shelby verlor ihre Aufträge. Sie dachte um, kaufte sich einen Van und zog ihr neues Geschäft auf. Shelby ist Stuperin. Aus dem Müll auf den Stoops, den Veranden und Hauseingängen, macht sie wieder ehrwürdige Möbel für ein neues Zuhause. Und das ist erst der Anfang. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. That's the beginning of the fourth symphony. I was used to New York. Ich war New York mit dieser wunderbaren Lebendigkeit gewohnt. Es gab hier eine Energie, die ich nirgends sonst gesehen habe. That I've never seen anywhere else. Beginnen. Immer wieder. Corinne Samios wurde in der Bronx geboren. I was born in the Bronx. Im guten Teil, wie sie betont. Oft fing sie von vorne an, wurde schließlich Chef-Textildesignerin bei einem renommierten New Yorker Innendekorateur, gestaltete Wände in großen Museen dieser Welt. Doch blieb immer in der Stadt, die ihr nun so weit weg erscheint. Ich fühle diese Traurigkeit darüber, so ein- und abgeschlossen zu sein. Alles ist zu. Seit einem Jahr ist der Ton abgedreht in dieser sonst so schrillen Stadt. Kein Theater, kein Kino, kein Konzert mit Live-Publikum. Über 40 große Broadway-Theater hat Corona lahmgelegt. Nicht mitgezählt die vielen anderen außerhalb der Glitzermeile. Allein am Broadway hängen an die 100.000 Arbeitsplätze an den Shows. Bühnenarbeiter, Taxifahrer, Restaurants. Aber Corinne sagt, das alles ist nicht tot. Es macht Pause. Es kommt zurück. New York kommt zurück nach New York. Und dann ist sie da, und wartet, wie viele andere Menschen auch. I mean, I'm sure there's lots of people like me that just feel like we're waiting. It's a test of enormous patience. Zwischen jeder Menge Fotos, Kitsch, Gemälden und Erinnerungen wohnt Corinne im Loft einer umgebauten Klavierfabrik mitten in Manhattan. Gern hat sie hier vor der Pandemie junge Musiker vorspielen lassen, um sie zu fördern. Doch die Künstler sind verstummt oder weggezogen. Ihr Viertel Hell's Kitchen hat ebenso viele Wandlungen erlebt wie New York selber, sagt die Frau mit dem hochgesteckten grauen Haar an ihrem Flügel. And this is the most dramatic cycle that I've seen happen. Dies ist der dramatischste Zyklus, den ich hier erlebt habe. Sie hat viele erlebt. Bei ihrer Geburt war die große Wirtschaftskrise der 1930er Jahre noch nicht vorbei. Corinne kennt New York, wie es 1975 pleite ist und in den Jahrzehnten danach, als Mord, Crack und Mafia die Stadt zu einem Moloch gemacht haben. Sie hat hier alles erlebt. Den 11. September, die Finanzkrise 2008. Und Corinne sagt, kein Schlag hat New York so getroffen wie dieser gerade. There've been different flavors, different colors in those crises. Diese Krisen hatten andere Geschmacksrichtungen, andere Farben. Aber diese hier erzeugt finanziell die schlimmste Verwüstung in der ganzen Stadt.